haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute der letzte Deal. Im Winter beneide ich die Bären um ihren tiefen Schlaf. Denn neben einer hohen Heizkostenrechnung bringt der Winter auch Grippeviren, Schnee und Nässe, die jeden Auftrag zu einer Tortur machen. Da ich mich aber nicht fett in eine Ecke setzen und den nächsten Frühling abwarten konnte, blieb mir nichts anderes übrig, als ab und zu einen Auftrag anzunehmen. Frau Danusa wartete auf einem Parkplatz neben der Autobahn auf mich. Hier auf diesem Parkplatz wurde vor einer Woche Florian Frick erschossen. Bis jetzt hat die Polizei keine Anhaltspunkte, was geschehen ist und wer ihn erschossen hat. Das ist nicht ungewöhnlich. Die Ermittlungen der hiesigen Polizei ziehen sich in die Länge wie ein Käsefondue. Soll ich den Täter ausfindig machen? Nein, nicht in erster Linie. Aber in zweiter und dritter Linie. Ich habe Florian seit vielen Jahren gekannt. Er hat Geschäfte gemacht mit allem, was man kaufen und verkaufen kann. Kurz vor seinem Tod bat er mich um 10.000 Franken, mit denen er ein gutes Geschäft machen wollte. Und Sie haben ihm das Geld geliehen? Einfach so? Oh, nicht zum ersten Mal. Er war kein sparsamer Mensch, deshalb benötigte er immer wieder Darlehen für seine Geschäfte. Aber er bezahlte das Geld immer zurück. Florian war ein ehrlicher Mensch und er hätte mich nie übers Ohr gehabt. Und trotzdem ist das Geld jetzt weg. So ist es. Florians Bruder sagt, dass er in der Hinterlassenschaft keine Wertgegenstände gefunden hat. Entweder lügt er, oder dann wurde Florian hier auf dem Parkplatz ausgeraubt. Sie glauben, dass er das Geld auf sich trug? Das Geld oder das, was er dafür gekauft hatte? Ich will hier dem Toten nicht zu nahe treten, aber das hört sich nach einer Drogengeschichte an. Nein, das ist unmöglich. Mit Drogen hatte er nie was zu tun, nicht mal getrunken hat er, nein. Hat er eine Freundin? Nein, er war seit längerem Single. Er war nicht gerade der attraktivste Mann. Wie gut kennen Sie seinen Bruder? Nicht sehr gut. Florian hat ihn als Taugenichts beschrieben. Ich glaube, er lebt von Sozialhilfe. Und Sie vermuten, dass er das Geld eingestrichen hat? Das Geld oder die Waren. Mit was handelte Florian Frick? Er selbst nannte sich Dealer. Also doch Drogen. Nein, er meinte das ironisch. Er dealte mit allem. Autos, Antiquitäten, Schmuck, Wein, sogar Käse hat er letztes Jahr aus Frankreich in die Schweiz gebracht und mit Gewinn verkauft. Schmuggel von Waren ist auch ein Delikt. Ich weiß. Das hat er nie so genau genommen. Er sagte, die Preisdifferenzen zwischen der Schweiz und der EU seien die Basis für seine Geschäfte. Vielleicht hatte er einen Komplizen, einen Streit. Nein, er arbeitete immer alleine. Wie viel haben Sie eigentlich an Zinsen kassiert? 20%. 20%? Das ist Wucher. Er hat sich nie beklagt. Nehmen Sie den Fall an? Nur wenn Sie mir mehr als 20% bezahlen. Gut. 25%. Das wären 2.500 Franken. Das ist eine Menge Geld. Das klang nicht schlecht. Allerdings fehlte dabei der kleine Zusatz, was ich verdienen würde, falls ich ihr Geld nicht wieder beschaffen konnte. Sie zuckte mit den Schultern und lächelte. Ich nahm den Auftrag dennoch an und fuhr zum Bruder des Getöteten. Er lebte in einem heruntergekommenen Mietshaus in einer mit Unrat vollgestellten Wohnung. Ich bin kein Messi, auch wenn es hier so aussieht. Es fehlt mir einfach die Zeit, um einmal richtig aufzuräumen. Ich habe gehört, dass Sie nicht arbeiten. Moment. Sind Sie einer dieser Sozialdetektive? Eine Frechheit ist das. Die Abzocker bei den Banken kassieren Millionen, ohne dass man ihnen auf die Finger schaut. Und wir armen Kerle werden bis auf die Unterhosen durchleuchtet. Sie haben vor kurzem eine Erbschaft gemacht. Erbschaft ist gut. Mein Bruder hat zwar gut verdient, aber er war unfähig zu sparen. Das liegt in der Familie. Uns fehlt ein bestimmtes Gen. Offenbar verfügen Sie aber über das berühmte Sammlergen. Ach, das, was Sie hier sehen, haben andere Menschen achtlos weggeworfen. Ich sammle es ein und ab und zu verkaufe ich etwas. Meist aber stelle ich es wieder auf die Straße. Sie sammeln illegalen Müll ein, um ihn später wieder auf die Straße zu stellen? Ja, die Leute machen den Fehler, dass sie den Müll direkt vor ihre Haustür stellen. Doch da, wo sie leben, haben alle den gleichen Müll gekauft. Ich stelle ihn dahin, wo Leute leben, die sich anderen Müll kaufen. Im Grunde genommen kaufen ja alle nur Müll. Die Industrie will das so. Meine Aufgabe sehe ich darin, den Müll vorübergehend wieder zu Nicht-Müll zu machen. Sie verstehen? Sie reden eine Menge Müll und das interessiert mich nicht. Mich interessiert, was aus der Hinterlassenschaft Ihres Bruders wurde. Ach, ein paar Möbel konnte ich verkaufen, auch CDs und einen Flachbildfernseher. Den Computer habe ich behalten. Aber sonst war da nichts. Ihr Bruder hat Geschäfte gemacht. Krumme Geschäfte, sowas würde ich nie tun. Hatte er Freunde? Eine Frau, die er seit vielen Jahren kannte. Die beiden waren mal zusammen. Was aber interessiert Sie meinen Bruder? Er ist tot. Mich interessieren seine Geschäfte. Vor allem das Letzte. Ja, er war in Frankreich oder Italien. Hat da irgendetwas gekauft und in die Schweiz geschmuggelt. Sie haben keine Quittungen gefunden. Oder ein Anhaltspunkt, wo er unterwegs war. Nichts. Interessiert mich auch nicht. Wer sich am Rande der Legalität bewegt, muss sich nicht wundern, wenn er eines Tages erschossen wird. So sehe ich das. Er bot mir an, Kaffee zu machen, doch zwischen unserem Standort und der Küche türmte sich Müll und elektronische Geräte. Deshalb verzichtete ich und machte mich auf den Weg ins Polizeipräsidium. Der für Gewaltverbrechen zuständige Beamte blätterte in einer Illustrierten. Die Welt ist aus den Fugen, Maloney. Die Kühe sind schuld. Die Kühe haben Florian Frick auf dem Gewissen. Was für ein Gewissen, Maloney. Kühe haben kein Gewissen. Und genau das ist das Problem. Hat man bei der Kuh auch die Tatwaffe gefunden? Die Blähungen der Wiederkäuer sind schuld am Klimakollaps, Maloney. Wir Menschen sind dagegen nur eine Bagatelle. Eine Kuh produziert so viel Treibhausgase wie ein Auto. Mir sind Kühe auch lieber auf dem Teller als auf der Weide. Das ist falsch, Maloney. Ich habe ein Buch gelesen. Über furzende Kühe. Wenn man kein Klima mehr essen würde, gäbe es viel weniger Rinder und die Kuhherden könnten sich erholen. Und das stand so in dem Buch. Die Zusammenhänge sind entscheidend. Die meisten Menschen können nicht in größeren Zusammenhängen denken. Sie denken nur lineös, linear. Eins und eins gibt zwei. Zählt man aber eine Kuh und eine Klimakatastrophe zusammen, dann nützt einem das Einmaleins nichts mehr. Das ist zweifellos hochinteressant. Mich aber würde interessieren, ob Sie im Mordfall Frick weitergekommen sind. Frick? War das die Leiche in der Badewanne? Frick wurde auf einem Parkplatz erschossen. Üble Sache, Maloney. So etwas hatten wir doch erst vor ein, zwei Jahren. Es haben sich Zeugen gemeldet, die im Vorbeifahren gesehen haben, wie sich zwei Männer stritten. Und einer der beiden war Florian Frick? Mit ziemlicher Sicherheit. Und wer war der andere Mann? Unsere Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Ja, das sehe ich. Sie sehen gar nichts, Maloney, weil sie nicht in größeren Zusammenhängen sehen können. Das kann man nur, wenn man nüchtern bleibt und Kreuzworträtsel löst. Als er sich kurz umdrehte, erhaschte ich einen Blick auf den Computermonitor, auf dem der Name und die Adresse des Zeugen aufgelistet waren. Am Abend machte ich mich auf den Weg und traf auf einen Mann, der in einer spärlich möblierten Einzimmerwohnung lebte. Die Polizei? Die Polizei hat Ihnen meine Adresse gegeben? Läuft das jetzt so in der Schweiz? Nicht immer, aber immer öfter. Der Staat weiß immer mehr über uns und wir wissen immer weniger über den Staat. Das liegt an den Kühen. Die sind an allem schuld. Na. Sie haben gesehen, wie Florian Frick kurz vor seinem Tod eine Auseinandersetzung mit einem anderen Mann hatte. Ja, im Vorbeifahren gesehen. Als ich dann las, dass ein Mann erschossen wurde, meldete ich mich sofort bei der Polizei. Das ist vorbildlich. Vorbildlich. Wie sah der andere Mann aus? Ja, hab ihn nur von hinten gesehen. Aber das Kennzeichen habe ich mir gemerkt. Das ist ja auch eine auffällige Nummer. Und was machte die Polizei daraus? Die sagten, das Auto war gestohlen und der rechtmäßige Besitzer zur Tatzeit nicht in der Schweiz. Typisch. Er erinnerte sich auch jetzt noch an das Kennzeichen. Ich notierte mir die schöne Zahl und nahm mir vor, am nächsten Morgen den Besitzer des Wagens aufzusuchen. Der Besitzer des Wagens mit dem verdächtigen Kennzeichen hieß Djokovic und er war der Inhaber eines kleinen Zügelunternehmens. Er zeigte sich nicht erfreut darüber, dass ihm ein Privatdetektiv Fragen stellte. Doch mit so etwas muss unser eins leben. Das war schon früher so. Wurde in der Nachbarschaft etwas gestohlen, sofort hatte man den Elvir im Verdacht. Das ist einfach. Immer sind die Ausländer schuld. Dabei fühle ich mich als Schweizer und spreche einwandfrei die Sprache. Aber mein Name bleibt und solange ich Djokovic heiße, bleibe ich verdächtig. Ihr Auto wurde an einem Tatort gesehen. Das hat nichts mit Ihrem Namen zu tun. Mein Auto wurde gestohlen. Sie haben keine Anzeige erstattet. Weil es wieder auf meinem Parkplatz stand, als ich von meiner Reise zurückkam. Jemand klaut Ihr Auto, erschießt einen Mann und stellt den Wagen nach ein paar Tagen wieder seelenruhig auf Ihren Parkplatz. Woher soll ich wissen, wie Verbrecher denken? Ich schaue mir keine Krimis im Fernsehen an. Wurde Ihr Wagen kurz geschlossen oder haben Sie versehentlich den Schlüssel stecken lassen? Was spielt das für eine Rolle? Hat die Polizei den Wagen nicht kriminaltechnisch untersucht? Es wurde nach Fingerabdrücken gesucht, aber nichts gefunden. Das hört sich alles ziemlich unglaubwürdig an. Natürlich! Weil ich Djokovic heiße, würde ich Mörgerli heißen, dann würde mich niemand verdächtigen. Ihr Wagen ist der Schlüssel zu einem Mordfall. Ich werde herausfinden, wer den Wagen gefahren hat. Sie könnten mir ein wenig Arbeit ersparen und mir den Namen freiwillig nennen. Nur, wenn Sie nicht zur Polizei gehen. Die Frau hat nichts mit dem Mord zu tun. Sie haben den Wagen an eine Frau ausgeliehen. Esther Gauch, das sagt doch alles. Jemand, der so heißt, ist doch nicht verdächtig, oder? Und wo wohnt die unverdächtige Frau? Sie besitzt im Moment keinen Führerausweis. Deshalb möchte ich nicht, dass die Polizei etwas davon erfährt. Und wie soll ich jetzt die sagen... Die Frau sieht toll aus und sie balzen kräftig um sie. Ich möchte eine Familie gründen und ich möchte meinen Namen loswerden. Elvir Gauch, das klingt doch viel unverdächtiger als Djokovic. Er gab mir die Adresse der angebeteten Schweizerin. Sie arbeitete in einem Supermarkt und war alles andere als erfreut, mich zu sehen. Vielleicht lag es ja auch an meinem verdächtigen Namen. Wenn die Polizei davon erfährt, muss ich vor Gericht. Man hat mich schon einmal erwischt. Sie fahren regelmäßig ohne gültigen Führerausweis. Was soll ich sonst machen? Die haben mir das Billett für ein halbes Jahr weggenommen. Einfach so. Einfach so? Es hatte keinen Verkehr. Und die Landstraße war gerade und es war trocken. Und ich hatte meinen Wagen jederzeit unter Kontrolle. Auch als ich mit 130 in die Kurve fuhr. Sie fuhren mit 130 auf einer Landstraße in die Kurve? Entweder man kann Auto fahren oder man kann nicht Auto fahren. Und Sie können jetzt nicht mehr Auto fahren, weil man Ihnen den Führerausweis entzogen hat. Es war blöd. Normalerweise fahre ich langsamer, wenn ich bekifft bin. Sie standen unter Drogen, als Sie mit 130 auf einer Landstraße in die Kurve fuhren. Schuld daran war der Wodka, den vertrage ich nicht. Sie sind betrunken und bekifft und viel zu schnell in eine Kurve gefahren. Normalerweise schaffe ich das mit geschlossenen Augen. Das wird ja immer besser. Man sollte im Radio eine Warnmeldung durchgeben, wenn Sie Ihre Wohnung verlassen. Ich bin die Kurve wunderbar gefahren. Aber leider gab es gar keine Kurve. Als ich wieder erwachte, lag mein Wagen in einem Fluss. Ich habe Glück gehabt. Und jetzt leihen Sie sich fremde Wagen aus, um weiterhin nicht vorhandene Kurven fahren zu können. Der Elvir hat mir seinen Wagen förmlich aufgedrängt. Weil er in Sie verliebt ist. Ist er das? Hat er das gesagt? Er hat es angedeutet. Dann ist es höchste Zeit, dass ich Ihnen von meinem Mann erzähle. Sie sind verheiratet. Ist das schlimm? Leider haben wir uns zuletzt nicht so oft gesehen, weil er eine 5-jährige Gefängnisstrafe absitzt. Ist er auch zu schnell in eine Kurve gefahren? Er hat eine Bank überfallen und dabei einen Mann verletzt. Sie und Ihr Mann sollten aus Rücksicht auf die Gesellschaft darauf verzichten, Kinder zu zeugen. Er wird die Kurve schon noch kriegen. Vermutlich mit Wodka und 130 Sachen. Was wollen Sie überhaupt von mir? Ich bin mit Elvirs Wagen ganz, ganz vorsichtig gefahren. Der Wagen wurde auf einem Parkplatz gesehen, auf dem ein Mord geschehen ist. Damit habe ich nichts zu tun. Ich vergegenwärtigte mir die Aussage des Zeugen, der eindeutig von einem Mann gesprochen hatte. Frau Gauch erzählte mir glaubhaft noch nie, auf besagten Parkplatz abgebogen zu sein. Zudem bevorzugte sie für ihre Tempoexzesse die Landstraßen. Am Mittag traf ich meine Klientin, die mir begeistert eine Ansichtskarte unter die Nase hielt. Die ist von Florian Frick. Er war im Piemont. Und was kauft man ihm Piemont ein? Keine Ahnung, mein Spesenkonto erlaubt keine Ausflüge ins benachbarte Ausland. Wein. Er hat in Italien Wein gekauft. Die Karte wurde in Asti aufgegeben. Aber in Piemont kann man auch teuren Barolo und Barbaresco kaufen. Wenn er den Wein geschmuggelt hat, dann wäre das ein gutes Geschäft geworden. Sein Bruder hat keinen Wein erwähnt. Natürlich nicht. Er hat den Wein vermutlich weiterverkauft. Wie viele Flaschen kann man für 10.000 Franken kaufen? Mal angenommen, eine Flasche kostet 25 Franken. Dann kosten 100 Flaschen 2.500 Franken. Also macht das 400 Flaschen für 10.000. Die kann man nicht so einfach schmuggeln und auch nicht in einer Wohnung verstecken. Aber er muss etwas gekauft haben. Und sein Bruder macht damit ein tolles Geschäft. Mit meinem Geld. Und was machen Sie eigentlich? Sie zeigte sich wenig begeistert über meine Ermittlungsergebnisse und schien sich auch weiterhin nicht dafür zu interessieren, wer Florian Frick auf dem Gewissen hatte. Offenbar dachte heutzutage jeder nur noch an sich selber. Nur der olle Meloni hatte noch eine soziale Ader und besuchte deshalb auch jenen Ort, an dem einsame Beamte ihr tristes Dasein fristeten. Na, Maloni? Noch immer auf der Suche nach einem neuen Auftrag? Sie könnten sich als Sozialdetektiv bewerben. Dann hätten Sie es wenigstens mit Ihresgleichen zu tun. Eines Tages werden Beamte wie Sie zu einer ausgestorbenen Spezies gehören. Sie sind die Dinosaurier der Neuzeit. Gute Polizisten werden immer benötigt, Maloni. Polizisten, die in Zusammenhängen denken können. Dann denken Sie mal zusammen. Der Wagen, der auf dem Parkplatz gesehen wurde, war nicht gestohlen, sondern von einer Frau ausgeliehen. Einer Frau, der man verbieten sollte, sich einem Auto auch nur zu nähern. Wovon reden Sie, Maloni? Ein Zeuge hat eindeutig einen Streit zwischen zwei Männern gesehen. Oder sieht die Frau wie ein Mann aus? Was kann es geben, wenn das Fitness-Abo zu intensiv genutzt wird? Die Frau sieht weiblich aus und heißt Gauch. Gauch? Gauch, ein unverdächtiger Name. Das sagen Sie, Maloni. Patrick Gauch ist zur Fahndung ausgeschrieben. 10.000 Franken Belohnung. Er ist aus einer Haftanstalt entflohen. Der Gatte von Esther Gauch ist auf freiem Fuß. So ist es. Der Mann ist gemeingefährlich. Aber wir sind ihm dicht auf den Fersen. Der Mann ist verrückt nach Pizzas. Wir überwachen deshalb sämtliche Pizzerien in der Stadt. Leider haben wir zu wenig Leute. Wir haben deshalb ein paar Rentner rekrutiert. Die müssen aber erst ausgebildet werden. Sie könnten sie auch anmelden, Maloni. Er zeigte in eine Ecke. Dort saßen ein paar ältere Männer, denen ein junger Polizist etwas erklärte. Ich verließ fluchtartig das Gebäude. Offenbar stand der Mord an Florian Frick kurz vor der Auflösung. Doch damit hatte ich noch keinen Rappen verdient. Meine Klientin bestand darauf, den Bruder des Toten nach dem Verbleib der vielen Weinflaschen zu befragen. Nachdem er den Weg ins Wohnzimmer freigemacht hatte, saßen wir auf zerschlissenen Stühlen, umgeben von Bergen von Gebrauchsmüll. Das ist ein stiller Protest gegen den Konsumwahn. Anstatt Dinge wegzuwerfen, sollte man sie weitergeben. Aber das machen doch schon alle in den Internetauktionen. Auch da geht es nur darum, Geld zu verdienen. Ich verteile den Müll über die Stadt und so gelangt er zu Menschen, die damit etwas anfangen können. Mich interessiert Ihr Müll nicht. Ich möchte wissen, was aus Florians Weinflaschen geworden ist. Was für Weinflaschen? Etwa 400 Flaschen Wein aus dem Biermond. Florian trank keinen Alkohol. Er wollte den Wein mit Gewinn verkaufen. Ich sag's ja typisch, es geht immer nur ums Geld. Was ist mit dem Wein? Er muss ihn in dieser Wohnung gelagert haben. Ich habe keinen Wein gefunden. Vielleicht hat er ja etwas anderes aus dem Biermond geschmuggelt. Aber was? Es muss teuer und exklusiv gewesen sein. Ich habe nichts gefunden. Nur eine Kiste mit stinkenden Wurzeln im Keller. Stinkende Wurzeln? Ich habe sie auf die Straße gestellt. Und wissen Sie was? Es vergingen nicht mal 2 Stunden und dann war die Kiste weg. Ich sage es ja, der Müll des einen ist die Freude des anderen. Ich habe eine der Wurzeln aufbewahrt, vielleicht ist sie gesund. Soll ich sie holen? Tun Sie das, tun Sie das. Wir bleiben hier sitzen, sonst werden wir unter Sperrmüll begraben. Boah, wie kann man nur so leben? Was schauen Sie mich an? Sehe ich aus wie ein Messi? Dieser Mensch erkennt doch gar nicht, ob etwas einen Wert hat. Für ihn ist alles gleich. Vielleicht haben die stinkenden Wurzeln tatsächlich eine Heilkraft. Die Menschen kaufen jeden Mist, der Gesundheit verspricht. Ich weiß nicht. Florian war nicht so. Die Zeiten ändern sich und mit ihnen die Menschen. So, da ist die Wurzel. Sie stinkt immer noch. Aber das ist... Oh, mir wird schlecht. Scheint keine Heilkraft zu besitzen. Oh, ich schmeiße sie weg. Was Sie in der Hand halten, ist etwa 400 Franken wert. Echt? Und wer kauft sowas? Das ist echter weißer Trüffel aus Alba. Damit hat Florian gehandelt. Hm? Weißer Trüffel? Ja. Der sieht aber nicht weiß aus. Und essen würde ich den nicht. Sie nicht, aber echte Gourmet. Ein Kilo weißer Trüffel kostet bis zu 8000 Franken. Dann ist es nicht weiter verwunderlich, dass die Kiste so schnell weg war. Ich fass es nicht. Wegen diesem dummen Banausen ist mein Geld weg. Keine Beleidigungen, bitte. Ich habe eine normale Schulbildung. Ja. Woher aber soll ich wissen, was Trüffeln sind? Als Sozialhilfeempfänger kann ich mir sowas nicht leisten. Wir sollten versuchen herauszufinden, wer die Kiste mitgenommen hat. Vielleicht hat der Mensch ein Einsehen. Oh, das bringt doch nichts mehr, Maloney. Weißen Trüffel sollte man innerhalb einer Woche verarbeiten. Wer die Kiste mitgenommen hat, wird es gewusst haben. Was heißt eigentlich Trüffel auf Italienisch? Tartufo. Der Italiener um die Ecke hat in den letzten Tagen das Wort Tartufo ganz groß auf seine Speisekarte geschrieben. Ja, wir müssen mit dem Mann reden. Los, Maloney. Sagen Sie, wie viel geben Sie mir für dieses Stück? 200? Das ist ein fairer Preis. Ich dachte, es ist Ihnen zuwider, dass alle immer nur ans Geld denken. Stecken Sie sich den Trüffel sonst wohin. Wir verließen die Wohnung. Meine Klientin schlug sich mehrmals an die Stirn. Sie konnte es nicht fassen, dass jemand derart blöd war. Ich verzichtete darauf, ihr zu erklären, dass auch ich einen Trüffel nicht von einem Giftpilz unterscheiden konnte. Als wir vor dem Italiener standen, erblickte ich an einem Tisch eine Frau in Begleitung eines Mannes. Na, was ist los? Weshalb gehen wir nicht rein? Weil an einem Tisch Frau Gauch sitzt, vermutlich zusammen mit ihrem Mann. Und dieser ist vermutlich der Mörder von Florian Frick. Der Mörder ist die Trüffel, die Florian aus dem Piemont mitbrachte? Sieht ganz danach aus. Wir sollten die Polizei verständigen. Mich interessiert der Trüffel mehr als der Mörder. Wir sollten mit dem Besitzer des Restaurants reden. Er hat die Trüffel gefunden. Ja. Florian Frick hat sie in die Schweiz geschmuggelt. Genau. Keine gute Voraussetzung, um etwas zurückzufordern. Ja, ich kann die 10.000 Franken doch nicht einfach abschreiben. Einen Teil davon. Ja, und der Rest? Für die Ergreifung von Patrick Gauch ist eine Belohnung von 10.000 Franken ausgesetzt. 10.000? Ja. Und die kriege ich, wenn ich jetzt die Polizei anrufe? Die Hälfte davon. Die andere Hälfte kriege ich. Moment! Wir haben ausgemacht, dass Sie 25% kriegen. Auf die Trüffel, nicht auf den Verbrecher. Aber ohne die Trüffel wären wir nicht hier. Also gut, gut. 2500 für den Maloney. Und ich lade Sie zu einem Teller Trüffelspaghetti ein. Wenn es unbedingt sein muss. Je, das ist eine Delikatesse. Das sind Heuschrecken in gewissen Gegenden auch. Worauf warten Sie? Oder soll ich die Polizei verständigen? Ich nickte und sie tat es. Es dauerte nicht lange, bis ein Streifenwagen vorfuhr. Das Ehepaar Gauch wollte gerade Espressis bestellen, als ihnen auch schon Handschellen um die Handgelenke gelegt wurden. Der für alles und nichts zuständige Polizist traf wenig später auch ein. Im Namen der weißen Trüffel, Sie sind verhaftet. Auf der Stelle. Das ist unglaublich. Der Italiener bietet alles mit Trüffel an, sogar Pizza. Und er geizt nicht damit. Ich habe noch nie so günstig Trüffel gegessen. Ihr Gatte hat den Mann erschossen, der die Trüffel in die Schweiz brachte. Mein Mann hat überhaupt nichts getan. Er ist ein Justizirrtum. Das überlassen Sie uns, Frau Büffel. Trüffel. Gauch ist Ihr Name. Sie halt den Mund, Maloney. Ich werde den Tatverdächtigen umgehend vernehmen. Weshalb sagt er nichts zu seiner Verteidigung? Ich habe ihm gesagt, dass er den Mund halten soll. Wo muss ich mich melden, um die Belohnung abzuholen? Was für eine Belohnung? Für Hinweise, die zur Ergreifung Ihres Mannes führen, gibt es 10.000 Franken. So viel Geld? Ja. Wenn ich das gewusst hätte. Dann hätten Sie den eigenen Mann verpfiffen. Früher oder später wäre er so oder so wieder geschnappt worden. Das ist bei einem Justizirrtum immer so. Ruhe jetzt! Ich muss diesen Fall für das Protokoll zusammenfassen. Zuerst war der Parkplatz... Dann die Trüffel, der Mord, die Ehefrau, wieder der Trüffel. Wer aber ist eigentlich ermordet worden? Florian Frick steht irgendwo zwischen Ihren Kreuzworträtseln. Ach so, Frick. Ja. Genau. Er wurde wegen der Trüffel ermordet. Nein, mein Mann hatte auf dem Parkplatz Streit mit ihm wegen eines Überholmanövers. Frick wollte die Polizei anrufen, da drehte mein Mann durch. Können Sie das so bestätigen? Er sagt nichts ohne Anwalt. Und das ist auch gut so. Können wir jetzt in aller Ruhe die Trüffelspaghetti essen? Also gut. Gibt es auch eine Trüffelrösti mit Trüffelbratwurst? Das Essen schmeckte nicht übel, auch wenn ich die Pizza lieber ohne den teuren Schmuck gegessen hätte. Meine Klientin erhielt tatsächlich eine Belohnung und ich meinen bescheidenen Anteil daran. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der letzte Deal.